von der sechsten Stunde an ward eine Finsternis über das ganze Land bis zu der neunten Stunde. Und um die neunte Stunde schrie Jesu laut und sprach: Eli, Eli, Lama, Lama, Sabtani. Was ist mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Etliche aber, die da standen, da sie das hörten, sprachen sie: Wir brauchen den Elias. Lief einer unter ihnen, nahm einen Schwamm und füllte ihn mit Essig und steckte ihn auf ein Rohr und tränkte ihn. Die anderen aber sprachen: Halt, halt, lass sehen, wo wir hier aus kommen und ihm helfen. Aber Jesus schrie aber mal laut und verschied. Erschraken sie sehr und sprachen: Und es waren viel Weiber da, die von Ferne zu sahen, die da waren auch gefolget aus Galiläa und hatten ihm gedienet, unter welchen war Maria Magdalena und Maria, die Mutter Jakobi und Joses und die Mutter der Kinder Zebedei. Am Abend aber kam ein reicher Mann von Arimathea, der hieß Josef, welcher auch ein Jünger Jesu war. Er ging zu Pilato und bat ihn um den Leichnam Jesu. Da befahl Pilatus, man sollte ihm ihn geben. Thank you. Versiegelten den Stein.